war das erste Album. Hat es euch gefallen? Ich werde für sie meine Fäuste ballen. Denn wir sind eine Crew und das für immer. Siehst du am Himmel den hellen Schimmer? Da werden wir noch irgendwann hinkommen. Und wir haben das Ding schon längst gewonnen. Ein Album in 2 Wochen zu produzieren. Fang mal an, die Lyrik zu studieren. Jetzt freut euch mal schon auf das nächste. Und jetzt winke ich euch zu mit einer schönen Geste. Yo, das war nochmal mit DJ Matt. Ich hoffe, das Album hat euch gefallen. Und ja, freut euch wie gesagt schon mal auf das nächste.